morsch so wie die Planken. Und der Proviant wird knapp, das Segel droht bald abzudanken. Kurz, der Lack ist ab. Der Kapitän ist ein Halunke und der Maat ein Taugenichts. Doch hab ich reichlich rumgetrunken, merk ich davon nichts. Oh, Grips, lass nach, über Bord mit der Vernunft. Ja, Grips, lass nach, auf den dunklen Meeresgrund. Was wir mal im Schädel hatten, lassen wir jetzt säbelstatten. Ausgehöhlt und abgestumpft, über Bord mit der Vernunft. In Kesseln fault das Wasser und kein Nachschub ist in sich. Doch mir erklärt der Quartermaster, er könnt dafür nichts. Das sei die Schuld von diesen Spaniern, wegen denen sei alles schlimm. Ich hab zwar noch nie eingesehen, doch das wird schon stimmen. Wir schippern hier am Abgrund rum und es wird immer schlimmer. Ein gutes Ende hat wohl kaum ne Chance. Ich wünschte mir so sehr, ich wär ein kleines bisschen dümmer. Dann hätte ich vor der Zukunft keine Angst. Oh, Grips, lass nach, über Bord mit der Vernunft. Ein Schwips macht Spaß, so schön gleichgültig und dumm.